الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist Teil 2 von der Erklärung zu der Aqida al-Wasitiyya von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wie wir schon gesagt haben, ist eine Vorlesung eines Buches und ein Kommentar zu diesem Werk. Bismillahi ta'ala wollten wir kurz auf den Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala eingehen, denn den Gelehrten zu kennen hat insha'Allah ta'ala einen großen Nutzen. Dann weiß man auch, mit wem man es zu tun hat und welchen Wert dieser Gelehrte hatte rahimahullah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah heißt, er war der große Gelehrte Taqiyuddin Ahmad ibn عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. Er ist geboren im 10. Rabi al-Awwal 661 nach der Hijra von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und nach Isa, das wäre so der 22.01.1263. Er ist in Haran geboren worden. Seine Familie wanderte 667 nach der Invasion der Tataren in das islamische Land Damaskus aus, yani in Scham, das sogenannte Syrien. In Dimashq, also in Damaskus, dem damaligen Zentrum des islamischen Wissenschaften, folgte Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah, yani Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, den Fußstapfen seines Vaters, der ein großer Gelehrter war im Bereich der islamischen Wissenschaften und studierte bei den großen Gelehrten seiner Zeit. Mit 19 Jahren beendete Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sein Studium in den Islamwissenschaften. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nicht nur sein Vater war ein Großgelehrter, sondern auch der Vater, also sein Großvater von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Der heißt Majduddin. Er war in vielen Bereichen begabt, wie zum Beispiel im Koran, im Hadith, in Al-Aqidah und Al-Fiqh. Und in der arabischen Sprache. Und einige Gelehrte sagen auch, er war ein Alim in allen Wissenschaften. Also er war ein Gelehrter in allen Wissenschaften. Er lernte bereits mit 21 Jahren und beruhend auf die Beweise von Al-Quran und der Sunna al-Mutahara gab er Fatwa. Er hielt sich bezüglich in den Fiqh-Angelegenheiten nicht einen bestimmten Madhab, yani, aber er war mehr der, also er ist aufgewachsen und hat gelernt natürlich auf dem Madhhab der Hanabila, aber er war selber ein Madhhab. Er gehörte zu den großen Gelehrten, die zu den Mujtahidun. Und seine Basis war, wo der Beweis ist, ist er gefolgt. طيب. So, er rahimahullah ta'ala war ein großer Alim, ein leuchtender Berg, ein bekannter Mujahid, der mit einem und scharfen Verstand von Allah subhanahu wa ta'ala begünstigt wurde und erschaffen wurde. Er hat alles für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Er war sehr, sehr stark in der Beweisführung und er fürchtete auch nicht den Tadel des Tadelnden, um die Wahrheit nach vorne zu bringen und klar zu verdeutlichen. Dafür war er mehrere Male im Gefängnis, bis er am Schluss dafür auch gesessen war und wie gesagt auch gestorben ist in diesem Gefängnis. Seine Prüfung bestand in der Auseinandersetzung mit dem Gegnern der Sunna, der Mubtadi'a wie die Asha'ira, Mu'tazila, die Sufiya, die Maturidiya, die Jahmiya und ihresgleichen, die an ihrer Bid'a festhielten und die über ihn Lügen ersannen und gegen ihn ein Komplott schmiedeten, damit der Herrscher, der ihn schon häufig ins Gefängnis gesteckt hatte, ihn abermals inhaftieren sollte. Dort starb er letztendlich am 20. Shawwal, 20. Shawwal, rahimahullahu ta'ala. Das ist so, sagt man, yani, 26.09.1328 ist er gestorben. Noch zu diesen Gelehrten hinzufügen, dieser Gelehrte war einer, dem man zuschreibt, wenn man ihn gesehen hat, hatte man gedacht, dass vor seinen Augen die Wissenschaften waren. Und wenn er was wollte von diesen Wissenschaften, hat er es einfach gegriffen. Ne? Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wie gesagt, wenn man auch seine Bücher liest, wird allen klar und deutlich, dass dieser Scheich, ein Gelehrter war in jedem Fach. Subhanallah, sogar einige Ulama sagten von seinen Schülern, sagten, Scheich al-Islam ibn Taymiyyah, wenn Scheich al-Islam ibn Taymiyyah diesen Hadith nicht kennt, dann ist es kein Hadith von Rasul sallallahu alaihi wasallam. Es wurde auch berichtet, als er jung war, dass er viel auswendig gelernt hat. Auch von Scheich al-Islam ibn Taymiyyah wurde überliefert, dass für ihn das Schlimmste war, nicht, dass man ihn ins Gefängnis geschmissen hat, sondern das Schlimmste war, dass man seine Bücher verbrannt hatte. Und einer der Ulama sagte, wie er alle seine Bücher aus dem Kopf frei geschrieben hat. Und Scheich al-Islam ibn Taymiyyah war auch jemand, der eine schnelle Hand hatte, konnte ein Band am Tag schreiben. Subhanallah. Allah hat ihm das gegeben. Und auch war es ein Gelehrter, der die Hadithe auswendig kannte und genau kannte. Er kannte den Koran und die Sunna ganz genau, so dass er nicht die Bücher gebraucht hat, um nachzuschauen, wo diese Überlieferung sich befindet, sondern frei vom Kopf. Und seine Fatawa und sein Wissen hatte sich überall verbreitet. Dieser Scheich wird über ihn auch erzählt, über seine Gottesfurcht, dass wenn er zum Fajr-Gebet, zum Morgengebet kam, haben seine beiden Beine sich sozusagen beim Gebet berührt. So. Kennt ihr das? Wenn die zittern und beide Beine gehen aufeinander. Genauso. So hat er vorgebetet, rahimahullahu ta'ala. Er war, wie gesagt, ein großer Gelehrter, aber er hatte keine Kinder hinterlassen, also leibliche. Aber er hatte Kinder hinterlassen, die inshallah bis jüngsten Tag bleiben. Und das sind sein Wissen. Das ist das, was er hinterlassen hat an seinen Büchern. Er, rahimahullah ta'ala, ist standhaft geblieben und hat viel gelitten für den Islam und die Muslimin. Fajazahullahu khair al-jaza' in Bezug auf uns und auf die Muslime und den Islam. Für das, was er geleistet hat. Und er hat viel geschrieben. Und zu seinen Schülern, zu seinen Bekannten, sagen wir zu seinen bekannten Lehrern erstmal, ist zum Beispiel Ibn Qudama, rahimahullah, der Schreiber von Al-Mughni und Rawdat al-Nadir. Und zu seinen Schülern, die bekanntesten, Ibn al-Qayyim. Und auch von seinen Schülern war Al-Dhahabi. Und auch von seinen Schülern war Ibn Kathir. Und was für Schüler er hatte. Rahimahullah. Und wie gesagt, der Gelehrte hat viel gelitten auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Viele wollten ihn auch töten, haben es aber nicht geschafft. Und dieser Gelehrte blieb standhaft, wie gesagt, bis zu dem Schluss seines Lebens. Und auch von seinem Wissen, subhanallah, ist, dass er gesagt hat, ich habe über 100 Tafsire oder 100 Tafsire, jetzt, ich habe die Aussage nicht mehr ganz genau, gelesen wegen einer Aya. Yani, er hat leider keinen kompletten Tafsir geschrieben, aber einige Ulama meinten, wäre es dazu gekommen, so wäre es ein Zeichen auf der Erde Allah subhanahu wa ta'ala geworden. Wallahu a'lam. Wie gesagt, es ist gut, wenn wir den Gelehrten etwas kennen. Das ist kurz zu dem Gelehrten, bi'idhnillahi azza wa jal. Was sind die Kennzeichen von Al-Aqidah al-Wasitiyah? Erstens, sie ist sehr einfach geschrieben. Zweitens, leicht zu verstehen. Drittens, klar ausgedrückt. Und viertens, korrekt in der Beweisführung. Sie ist schnell verbreitet worden. Sehr viele Mashayikh, also Gelehrte, haben sie auswendig gelernt, studiert und Generation nach Generation unterrichtet. Sie ist wahrlich das zusammenfassendste und kürzeste, das die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah beinhaltet. Ajib, yani, dieser Sheikh hat es in einer ganz kurzen Zeit geschrieben, von einem Gebet zum anderen. Und manche studieren das ja yani, ein, zwei Jahre. So, woher kommt die Bezeichnung Al-Aqidah Al-Wasitiyah? Nein, ein Sheikh namens Dihuddin Al-Wasiti, der aus Wasit stammte, und das ist im Süden, eine Stadt im Süden des Iraks, die sich zwischen Kufa und Al-Basra befindet. Er kam dort aus dieser Stadt und kam zu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und sagte zu ihm, ja Sheikh al-Islam, schreibe bitte eine Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Es wurde erzählt, dass Sheikh al-Islam es erst abgelehnt hat, weil er sagt, alle hatten schon geschrieben, warum sollte ich schreiben? Aber er ist dann seinem Wunsch nachgegangen und hat dieses Buch in einer Sitzung nach dem Salatul Asr, also nach dem Nachmittagsgebet, geschrieben. Subhanallah. Allahul Musta'an, la hawla lana wa la quwwata illa billah. Und das gehört wahrlich zu dem großen Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala für die Umma. Und wie gesagt, Al-Aqida Al-Wasitiyya ist nicht nur die Aqida von Al-Wasit, diese Stadt, sondern ist die Aqida der Muslimin. Es wurde nur dem zugeschrieben, aber es ist die Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Bi'idhnillahi ta'ala, geehrte Brüder und Schwestern im Dien, wir werden insha'Allah ta'ala nächstes Mal beginnen mit der Erklärung von Al-Aqida Al-Wasitiyya von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Was noch wichtig ist, vielleicht zu sagen, wie gesagt, es ist eine Lesung, deswegen braucht man Sabr. Und man kann nicht alles auf einmal verstehen. Auch wenn man nicht alles versteht, dann sollte man trotzdem weitermachen und geduldig sein und Allahs Lohn erhoffen, inshallah. Weil es kann manchmal Jahre dauern, bis man etwas richtig verstanden hat. Auch wenn du nur 1% verstehst. Mach weiter, gib nicht auf. Bitte Allah um Erfolg. Und viel, viel Tauba. Weil die Sünden können ein Grund sein, dass du das Wissen nicht erlangst oder nicht verstehst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Jazakum Allah khairan wa Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.